Hallo, herzlich willkommen zur Rios Wochensicht. Diesmal die Ausgabe Woche 24 2010. Und jetzt redet schon mein Android-Handy wieder mal rein. Ich hab's vergessen, lautlos zu stellen. Moment mal. Mal gleich mal beruhigen. So. Jetzt fassen schon gleich am Anfang, ja. Nun denn, es gab die Woche dann ein paar Kleinigkeiten, die interessant waren. Nicht viel, muss ich sagen. Wenn es Android nicht gäbe, wüsste ich jetzt gar nicht, was ich in der Wochensicht so sagen soll. Allerdings, da komme ich am Ende des Podcasts nochmal drauf, denn ich kann durchaus verstehen, dass vielleicht, ich habe zwar noch keine Rückmeldung darüber bekommen, dass es so wäre, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht einige Leute gibt, die jetzt langsam mal genug haben mit Android in der Sendung. Und ja, ich kann es wie gesagt nachvollziehen. Wenn mich Android nicht interessieren würde, wäre ich auch stinkig, dass dann immer ständig darüber gequatscht wird, weil es die Wochensicht soll ja auch für andere Themen sein, also für alle möglichen Themen, aber eben nicht nur ein Thema speziell. Und wie gesagt, am Ende der Sendung gibt's darüber noch was zu sagen. Trotzdem gab's eben nun mal jetzt die Woche die interessantesten Sachen, wie ich finde, zum Beispiel, dass der Entwickler von dem Notion Ink Atom Tablet sich zu Wort gemeldet hat und die, ja, sag ich mal, Gemüter etwas beruhigt hat. Es ist alles im Zeitplan. Der Atom von der Firma Notion Ink kommt wahrscheinlich im September bis November rum und das hat mich schon sehr, sehr gefreut, weil es ist wirklich ein alles, was man bisher gesehen hat, ist wirklich super genial. Das ist ein Tablet mit traumhaften Leistungsdaten und hat viele Leute bereits auf Fachtreffen und, ja, sagen wir mal, in Anführungszeichen Messen, ja, davon überzeugt, dass das Gerät wirklich top ist. Und die Leute sind da mit ungläubigem Gesicht davor gestanden und haben gesagt, das kann nicht sein. Ja. Und egal ob jetzt Display, Leistung, Grafik, Schnittstellen, es ist einfach perfekt. Fast schon zu perfekt. Ja. Ich suche da den Haken und den wird's auch sicher geben, den Haken. Ja. Aber bisher konnte ich ihn noch nicht finden. Und auch das Betriebssystem, eben Android, sorgt halt für viele, viele Applikationen, die man sich dann draufladen kann. Somit hat man also sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten dafür. Was auch interessant ist in dem Zusammenhang, ist eben die, ja, sag ich mal, der relativ offene Entwicklungsvorgang bisher von dem Atom, denn es ist schon interessant, wie sich die Entwickler hier so frühzeitig eben schon an die Öffentlichkeit wenden und Details, viele Details davon auch herausgeben. Dennoch wurde es in den letzten Wochen, Monaten etwas ruhiger und es kamen eben Gerüchte auf, dass dieses Tablet ja sehr weit nach hinten verschoben wird. Manche redeten sogar von Vaporware, aber das ist absolut nicht der Fall. So zumindest Notion Inc., die sagen da, dass alles im Zeitplan ist. Und es gibt auch Gerüchte, die darauf hindeuten, dass der Atom auch unter dem Froyo, also unter Android 2.2 läuft, was ebenfalls sehr, sehr erfreulich ist. Und was vielleicht nicht ganz so gut ist, ja, ist, dass eben der Store Genesis, wie der genannt werden soll, eben nicht den Google Marketplace für die Applikation benutzt. Ich hoffe, dass man das aber noch nachträglich installieren kann, sodass man auch die normalen Anwendungen vom Google Marketplace installieren kann, nicht nur über dieses Genesis das machen kann, weil dann wäre man ja wohl darauf angewiesen, dass eben auf dem Genesis-Markt auch, also die Applikationen alle übernommen werden in den Marketplace. Übrigens zu dem Thema Tablets, Android und so weiter, das tut sich immer so in Deutschland typisch natürlich wieder so ein bisschen vorbeischleichen. Es gibt auch eine deutsche Firma, die mit einem Tablet herauskommen will, und zwar die Firma WeTab, die hat sich ja jetzt umbenannt, ja, früher WePad, jetzt WeTab. Und die haben auch Android als Betriebssystem drauf. Sie umschreiben das etwas komisch. Sie betonen Linux und Android. Was das im Endeffekt zu bedeuten hat, weiß man natürlich jetzt noch nicht. Denn dieses WeTab wird wahrscheinlich auch nicht früher rauskommen als das der Notion Inc. Also im Prinzip ist es wirklich hier die angekündigten Tablets. Und auch die Vorabmodelle sind sehr, sehr interessant. Aber ich frage mich, Mensch, Leute, was macht ihr? Das dauert alles viel zu lange. Bringt diese Tablets jetzt heraus? Jetzt? Es ist schon fast zu spät. Was denkt ihr euch? Ja, es gibt nicht so einen Spruch, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Und je länger das dauert, jeder einzelne Tag, ja, kostet euch Kunden. Weil das, ich muss ganz ehrlich sagen, die Geräte, auch wenn sie noch so gut sind, entweder ist man jetzt ein Fan, sag ich mal, vielleicht vom Android-Betriebssystem oder so, da komme ich gleich noch dazu, oder eben nicht, wenn man aber ein normaler Konsument ist, ja, ob dann wirklich diese Tablets, wenn die dann rauskommen, um so viel besser sind. Dass sie besser sind, daran habe ich keinen Zweifel, als das, was momentan verfügbar ist an Tablets, an Pads. Dass die besser sind, der Atom Notion Inc. Und das WeTab, das steht außer Frage, schon allein von den Schnittstellen und von offenem Betriebssystem her. Allerdings, ob das dann im Endeffekt ausreicht, für die Masse der Leute dann zu überzeugen, das Pad, das sie gerade gekauft haben, das Tablet, jetzt mal sprichwörtlich in den Müll zu werfen und sich stattdessen das Neue zu holen, das kann durchaus bezweifelt werden. Ja, und wer eben jetzt sein Tablet kauft, der wird sich nicht in einem halben Jahr wieder ein neues Tablet holen, das andere dann in den Harz kicken, ja, es sei denn, er ist absoluter Technikfanatiker oder eben ja, Android-Fan. Aber ob man darauf seine Firmenpolitik gründen sollte, das glaube ich nicht, dass das besonders gute Idee ist. Deswegen raus jetzt mit den Tablets, macht euren Zulieferern, euren Sponsoren, euren Fertigungsstätten mal ein bisschen Feuer unterm Hintern, ja, egal wie, das Zeug muss raus oder ihr könnt die Dinger behalten. Ja, ganz einfach, so sieht das aus. Genau geht's ja auch so dem Kindle jetzt in Deutschland Amazon, Entschuldigung, ach, bin ein bisschen durcheinander, ich bin schon beim nächsten Thema wieder. Konzentration. Ja, also so geht's auch Amazon mit dem Kindle. Es sind immer noch keine deutschen Bücher draußen, ich hab's auch schon angesprochen, und das bedeutet, also irgendwo, ich glaube, der Zug ist jetzt schon abgefahren, Kindle in Deutschland. Ob das was wird, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Was leid mir es tut, ich mag Amazon-Fan, der Kindle ist sehr ansprechend für mich, würde ich sofort nutzen. Aber trotzdem, dass ich viele englische Bücher lese, ich möchte auch die deutsche Bestsellerliste auf dem Gerät nutzen können. Ja. Wenn, dann möchte ich eine große Auswahl haben. Die Themen, die mich interessieren, sind sowieso so exotisch, dass man eine riesen Auswahl haben muss, damit eine Chance besteht, dass was für mich dabei ist. Ich glaube aber, das geht auch jedem so, denn jeder hat ja seine ganz individuellen Ansprüche, was er lesen will und was er eben nicht sehen will. Jo, und da komme ich dann auch zum nächsten Thema, was er lesen will, was er nicht lesen will. Ich wollte zwar jetzt gerade ein anderes Thema vorziehen, aber ja, ich hatte eine groteske Auseinandersetzung mit Robert Scoble gerade gestern. war das, ja, Sonntag. Und das ist also wirklich, ja, sehr skurril verlaufen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also der Fankult um gehypte Produkte, das nimmt einfach immer seltsamere Ausmaße an. Es ist wirklich kaum noch auszuhalten im Internet, zumindest in den Social-Net-Service-Bereichen. Und viele, die jetzt gesagt haben, ja, Twitter, ich war noch nie bei Twitter oder ich war noch nie bei einer Social-Network-Community. Zumindest in dem Bereich kann ich sagen, herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr euch jede Menge Mist erspart. Ja. Muss man ganz klar sagen. Obwohl ich Twitter-Fan und Buzz-Fan bin, aber sowas muss wirklich nett sein. Auf jeden Fall, Robert Scoble, kennt ihr bestimmt schon, ein oder andere von euch kennen, ist eigentlich ein ziemlich bekannter Blogger, News Evangelist, wie man so schön sagt, ja. Und also hat ziemlich hohen Bekanntheitsgrad, zumindest in den USA, unter den Bloggern und in der Technikszene. Robert Scoble eigentlich ein Begriff. Und deswegen hat es mich total überrascht, wie der Mann total ausflippen kann, unrationalisiert Beleidigungen von sich gehen kann. Unglaublich! Das war also ich meine, heute muss ich drüber lachen, gestern hat es mich aufgeregt. Ja. Also dieser Scoble hat auf meine Kritik, ja, zu seinen Dauerquoten-Postings, also und auf mein Unfollow, ja, ziemlich interessant reagiert und das hat dann, das sagst du schon mal vorweg, dazu geführt, dass wir uns jetzt gegenseitig blocken auf Google Buzz. Ja, vermutlich auch auf Twitter. Also ich habe dann auch gleich auf der Twitter-Seite hier die Tweets von Scoble, ja, entscobelt, sag ich mal. Und ich bin auch entscobelt worden von ihm. Tja, was ist vorgefallen? Also, ich habe auf jeden Fall schon mal verlinkt, es war was auf Google Buzz, da ging es rund, ich habe einfach nur geschrieben, selbst wenn ein Robert Scoble ständig über Apple redet, dann wird er von mir unfollowed, boom, und besonders wenn er unwahre Dinge sagt in seinem Fanboy-Dasein, ja, also Fanboy-Dasein ist vielleicht schlecht übersetzt. Fanboyism habe ich geschrieben, das ist so ein, naja, sag mal, Kunstwort, ne? Fanboyism könnte man mit, ja, weiß auch nicht, so mit fanatisch vielleicht, ja, das heißt Fanatikertum, ja, übersetzen, und, ja, das hat er dazu geführt, dass er geantwortet hat, ha, so oft war das, ja, ein Idiot weniger, herzlichen Dank, ja, und ich denke, dass das Faktum, dass ich immer noch an Android Sprint Evo benutze, nicht zählt, ja. Gut. Jupp. Und ja, dann kommen noch jede Menge andere Ergüsse und Gegenreaktionen natürlich von mir, ganz klar. Erstmal, bevor wir, habe ich gesagt, darüber weiter diskutieren sollen, da muss erstmal eine Entschuldigung für das Idiot folgen, ne? Das ist ganz klar. Ich meine, eine Social Network Größe oder ein Blogger Größe mit so einem Ansehen in der Blogosphäre, dass der dann so losschlägt, das hat mich schon sehr, sehr verwundert. Ich habe so das Gefühl, als ob ich das, wo, wie man so schön sagt, einen Hund getroffen habe und der ziemlich gebellt hat dann. Ja. Ich meine, der Mann hat so viele Follower, das kann man gar nicht mehr zählen. Sowohl auf Twitter als auf Buzz, ja. Ich meine, dann kann das sowas von egal sein, ob ich ihn jetzt nicht mehr verfolge, ja, und nicht mehr seine Postings lese. Also selbst mir wäre das relativ wurscht, wenn mich jetzt jemand aus einem Grund, also wurscht wäre es mir zwar nicht, aber ich würde da nicht so drauf reagieren, wenn mich jetzt jemand anfollowen würde. Ja, deswegen. Deswegen habe ich ja auch vorhin gesagt schon mit dem Podcast, zu viel Android-Themen, ja, wenn jemand eben nicht über Android hören will, dann ist es ja klar, dass er dann irgendwann mal die Schnauze voll hat und dann eben nicht mehr hört. Jetzt gehe ich jetzt nicht hin und sage zu jemand, der sagt, okay, ich höre jetzt den Podcast nicht mehr, weil es mir zu viel Android drin, dann gehe ich nicht hin und sage, hahaha, ein Idiot weniger. Ja, pff, was soll denn das? Das ist ja wohl das Allerletzte. Ja, das würde ich nicht machen. Deswegen, ich suche aber übrigens nach der Lösung immer noch am Ende der Sendung, ja, werde ich dazu nochmal sagen. Ja, aber dann gab es eben hier diesen Schlagabtausch und das ging dann immer weiter und irgendwann war es da wirklich zu arg, die Beleidigung von ihm immer mehr, immer stärker und und da haben wir uns gar nicht, auch ich habe dann natürlich die Schnauze voll gehabt, ja, habe dann entsprechend auch geantwortet. Und am Schluss gab es dann die Lösung von ihm vorgeschlagen, wie auch immer, ich spar dir Zeit, ich sehe, wie das Spiel hier abläuft, ich mache ein paar Screenshots fürs Gelächter und dann blocke ich dich. Gut, bye. Das mit dem Screenshot kam allerdings zu spät, ich habe es vorher schon geschrieben, dass ich nämlich einen Screenshot mache, weil er sich nämlich aufwiegt wie ein 10-jähriger Junge. Und das habe ich auch gemacht und gleich dann auch online gestellt, weil das möchte ich verewigt haben. Ja. Also immerhin, das ist schon fast, ist das ein Kompliment von so einer Webgröße dermaßen beleidigt worden zu sein. Also ich muss da anscheinend schon die richtigen Punkte getroffen haben. Sonst wird sich ein Mensch mit so einer Gefolgschaft im Internet nicht über ein einziges Posting so aufregen. Ja. Nicht zu fassen. Fast ein Kompliment. Und ja, dann kam noch jemand anderes dazu in diese Diskussion. Warum soll ich nicht namentlich erwähnen? Das steht sowieso drin, das Wortling. Und der hat zwei Kommentare geschrieben. Die waren auch nicht sehr geistreich. Dann habe ich mal gedacht, ich mach's mal folgendermaßen, ja, um das mal zu verdeutlichen, wie Apple das so macht. Ja, hab's auch gleich geschrieben, sofort, dass es keine Missverständnisse gibt. Aber ich schreibe, so, jetzt pass mal auf, Swatling. Ich habe jetzt die zwei Kommentare von dir gelöscht. Wie fühlt sich das an? Ja, das ist das, was Apple die ganze Zeit über macht. Dinge löschen, ja, und eurer Freiheit berauben. Ja, das ist nicht akzeptabel, oder? Also, du kannst die Kommentare jetzt nochmal in derselben Art und Weise posten, dass sie drinstehen. Ich wollte dir nur zeigen, wie sich das anfühlt und wo das Problem liegt, sozusagen. Ja. Und dann hat sich ein Dirk Bodenweber gemeldet. Das fand ich sehr, sehr schön, der Kommentar. Ich hab schon gemerkt, also so mit Worten umzugehen, wenn ich so richtig in Fahrt bin, das ist nicht ganz einfach für mich, ja, muss ich gestehen. Der Dirk hat da allerdings genau den Punkt getroffen, ja, hat nämlich gesagt, ja, ich mach das falsch. Apple würde jetzt nicht hier das rausposaunen, dass etwas gelöscht wurde, bevor die nicht gefragt werden danach, ob das da gelöscht wurde oder was da gelöscht wurde. Ja. Und dann würden sie dumme Ausflüchte suchen, wie zum Beispiel, ja, wir möchten sie vor ungeeignetem Inhalt schützen. Und deswegen haben wir zwei Kommentare gelöscht. 100% Volltreffer. Ja, danke an den Dirk dafür, für diesen Kommentar. Finde ich toll. Der Bass ist verlinkt, in dem das alles passiert ist. Und es ist schon skurril, kurios, was da abgeht. Ganz kurz noch was Kurioses. WoW, bin ja immer noch hier im WoW-Spielen jetzt. Oder was heißt noch? Wieder mal. Ja, kommt ja auch bald die neue Erweiterung raus. Und ja, da lässt man sich ja schon mal ein bisschen beeinflussen. Ist hier auch interessant erweitert worden mit einem Auktionshaus, das man von seinem Mobiltelefon verschiedene Plattformen, ja, benutzen kann als Applikation. Und wer also darf in diesem Online-Auktionshaus, ich glaube, ich soll da mal ein bisschen näher ausholen für die Leute, die jetzt nicht wissen, was für ein Auktionshaus ich jetzt meine. Nein, es ist nicht eBay. Und zwar in dem Spiel World of Warcraft. Das ist ja so ein MMORPG. Ja. Und da hat man ein Auktionshaus, wo man Gegenstände vom Spiel gegen Spielgeld verkaufen kann. Dieses Spielgeld ist tatsächlich, also frei, ja, das ist das, was man kriegt im Spiel. Da sammelt man also Gold und mit diesem Gold kann man Sachen kaufen und man kann auch gefundene Sachen verkaufen an andere Spieler ebenfalls gegen Gold und dafür gibt es dieses Auktionshaus, so. Und jetzt gibt es eben eine Applikation für Handys, bei der man in das Auktionshaus gehen kann, also in das WoW-Auktionshaus und seine Auktionen im Spiel beobachten kann, wo man selbst mitgeboten hat oder die man eingestellt hat, wer da geboten hat und ob die gekauft wurden und so weiter und so weiter. Also eine schöne Verwaltung für das Online-Auktionshaus. Das ist eine tolle Spielerei. Ich finde es sehr, sehr schön, dass es gemacht wurde. Und jetzt kommt der Haken. Wenn man mitbieten will, neue Auktionen erstellen will, zum Beispiel, dann muss man monatlich nochmal was zahlen, denn WoW kostet ja schon grundsätzlich je nach Abo-Modell 13 bis 15 Euro im Monat. Und da muss man nochmals 3 Euro zahlen für das Auktionshaus, damit man es also auch mitbieten kann. Man kann zwar kostenlos, kann man sehen, welche Auktionen man bereits eingestellt hat, ob damit geboten wurde und man kann Auktionen so durchsuchen. Aber wenn man jetzt mitbieten will oder neue Auktionen erstellen will, dann muss man diese monatliche Gebühr von 3 Euro zusätzlich nochmal zahlen. Und da muss ich sagen, ob das sich durchsetzt wird, das ist also auch ziemlich grotesk, finde ich. Ja. Das hätten die ruhig können als Service machen, als kostenloser Service für die Benutzer von WoW. Schließlich zahlen die ja auch schon genug dafür. Ne? Ist ja nicht so, dass das kostenlos wäre. Was auch noch schön war die Woche, da habe ich mich besonders drüber gefreut. Jetzt war ich mit dem Thema WoW-Auktionshaus so schnell rum. Ja. Ich wollte es eigentlich auch nur mal erwähnen, ja, was da Sache ist, weil insgesamt finde ich die Idee super, aber eben durch die monatlichen Gebühren lässt sich da wirklich fragen, ob das großen Anklang finden wird. Ja. Schauen wir mal, wie weit die Sucht geht. Ja. Also, wie gesagt, jetzt zum Thema Maps Navigation und Sprachsuche in Deutschland. Ein leidiges Thema. Also Google Navigation war ja schon eine ganze Zeit lang raus für die USA. Ging mal mit dem Hack kurze Zeit in Deutschland. Dann wurde das alles gesperrt für Deutschland und für andere europäische Länder ganz klar aus lizenzrechtlichen Gründen. Und nun hat Google tatsächlich das Ganze wieder aktiviert. Mit einem Android-Handy kann man nun voll und ganz in Deutschland, Frankreich und anderen europäischen Ländern die Maps-Navigation wirklich nutzen. Und das ist ein vollwertiges Autonavigationssystem. Nicht nur für Auto allerdings, sondern auch für Fußgänger und Radfahrer. Ich sag's gleich dazu, für Fußgänger und Radfahrer absolut noch nicht ausgereift. Also wenn man als Fußgänger manche Wege hier eingibt, dann sind viele Fußgängerwege gar nicht verzeichnet und man würde viele, viele Kilometer unsinnig in der Weltgeschichte herumgeführt werden. Da muss man ganz genau aufpassen. Fürs Auto-Navi ist es wahnsinnig cool, wahnsinnig gut. Ich habe es probiert, auch mit extrem komischen und kleinen Strecken. Das heißt, Straßen, die kaum in der Karte verzeichnet sind, in einer normalen Karte. Und die Navigation lief einwandfrei, ohne Umwege, direkt zum Ziel, so wie man es eingestellt hat. Und das ist wirklich eine ganz, ganz geniale Sache. Und ha, ich hätte mir fast noch ein neues Navi gekauft. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Und ich glaube, da werden einige Navigationsgerätehersteller jetzt doch ziemlich doof aus der Wäsche gucken, Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Qualität, auch die Darstellung, die dahinter steht bei diesem Google Navigation mit der Google Maps, ist wirklich fantastisch. Man kann nicht nur diese in 3D-Kartendarstellung sehen, nein, man kann auch in Satellitendarstellung navigieren. Das hilft oft, wenn man probiert, zum Beispiel ein Gebäude zu erkennen, ja, das man gerade sieht, um dann letztendlich nochmal zu kontrollieren, wo ist das, wie ist das, Satellitennavigation, und dann sieht man zum Beispiel genau die Abfahrten, ja, oder genau die Straßenecken mit markanten Gebäuden beispielsweise, bei denen man abbiegen muss, ja, weil man kennt das ja, ne, in 100 Meter rechts abbiegen und ja, dann ist man entweder noch 200 Meter davon weg, ja, oder man ist schon fast vorbei, weil eben in dem Moment der GPS-Empfang vielleicht nicht ganz so toll war und das Navigationsgerät, man meint, man wäre noch woanders oder schon woanders und gibt diese Ansage und dann zack, ist man eben ruckzuck falsch abgebogen, wenn zum Beispiel ein paar Straßen gleich nacheinander im Abstand von 10 Meter oder 20 Meter, ja, kommen, dann kann es durchaus passieren. Ja. Aber muss sagen, die Navigation funktioniert sehr, sehr, sehr schön, wunderbar, und also ich spare mir das Navigationsgerät. Wo es natürlich Defizite gibt, sind ist ganz klar bei den Ansprüchen, die außerhalb der normalen Standardanforderungen liegen. Ja. Also das sind zum Beispiel Sachen wie automatisches Stummschalten bei Ansagen vom Radio, ja, nach der Ansage wieder anfahren. Ja, das kann man natürlich so einfach nicht realisieren. Da bräuchte man wiederum Spezialhardware, die integriert werden muss und dann mit dem Audioausgang vom Telefon verbunden werden muss. Weiterhin sind dann eben Sachen wie wie verschiedene Verkehrsdienste, genau, ja. Also ich glaube TMC heißt einer davon und so weiter, ja. Das funktioniert nicht. Dafür gibt es den Google Traffic, aber Traffic funktioniert leider noch nicht in Deutschland. Schade, gut, aber auch das ist eine Sache, die vielleicht irgendwann mal auf der Agenda steht bei Google, dass das auch in Deutschland funktioniert, aber ich glaube, da haben die momentan andere Probleme, was ich nachvollziehen kann. Was allerdings auch geht, und auch das ist ein neues Feature, das eingeführt wurde, die Sprachsuche. Ja. Sprachsuche, das heißt, auch mit dem Navigationssystem braucht man nur noch auf diese Schaltfläche zu tippen, Spracheingabe, zack, und dann sagt man einfach das Ziel, ja, wo man hin will. Ja. Zum Beispiel Europäisches Raumfahrtzentrum Darmstadt. Zack, und dann wird man dorthin geleitet. Die Erkennung ist sehr, sehr gut. Da kann man nichts sagen. Man hat allerdings Probleme, wenn man, so wie ich habe, das auf Englisch gestellt hat, das Handy, dann ist natürlich auch diese Spracheingabe nicht nur im Navigationssystem, sondern auch in allen anderen Systemen, in denen die Sprachsuche funktioniert, ist dann eben die englische Spracherkennung aktiviert, und somit ist nichts mal mit Europäischem Raumfahrtzentrum Darmstadt, ja, kann man nicht sagen, weil, dann versteht er irgendwo irgendetwas Englisches und vielleicht dann USA, ja, wer weiß, ich weiß es nicht. Und das geht halt nicht. Also da muss man dann schon entweder auf Deutsch stellen oder die Ansagen eben tatsächlich in Englisch machen. Das ist gar nicht so einfach, ist übrigens, also kaum zu schaffen. Man muss dann das Deutsche aussprechen wie ein Amerikaner. Ist mir zwar schon mal ein paar Mal gelungen, aber ich glaube, das macht keinen Spaß. Und im Handy anscheinend auch nicht, weil die Erkennung ist dann doch phänomenal schlecht. Ansonsten, wenn man die entsprechend richtige Sprache eingestellt hat, ist die Erkennung allerdings recht gut. Ja, auch da kann man sich nicht beschweren. Ich habe das Gefühl, dass es die Englischerkennung etwas besser ist als die deutschsprachige Erkennung. Das mag aber wohl daran liegen, weil halt, wenn man oft im Internet sucht, dass eben auch englische Worte in der in dem deutschen Satz praktisch mit drin sind. Ja. Wie man dann das, wie das gelöst wurde, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass dann, wenn da gemischte Worte drin sind, ja, dass dann eben die Erkennung nicht folgt. Denglisch funktioniert übrigens gar nicht, ja? Um es gleich vorneweg zu sagen, ja. Gehypt, das geht schon mal gar nicht. Oh, das habe ich ja verwendet heute im Text. Mist! Also, wenn ihr sucht der Fankult um gehypte Produkte, dann wird das wohl nichts. Dann wird da wohl nur irgendwie was der Fankult um Hypertonie-Produkte oder sowas. Kommt fast hin, ne? Also, Google Maps Navigation ist jetzt in Deutschland erhältlich, zusammen mit der phänomenalen Sprachsuche von Google, die ja schon für Furore gesorgt hat. Alles, was man sucht, kann man jetzt sprechen. Und das geht ziemlich schnell. Und vor allem, wenn man unterwegs ist, ist das eine gute Sache. Außer, man redet dann ein paar Mal komische Sätze in sein Handy rein. Dann wird man vielleicht etwas komischer angesehen. Jo, und jetzt komme ich mal noch zu dem Teil, was ich schon ganz am Anfang der Sendung gesagt habe, mit dem Android-Zeug. Wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn vielleicht ein paar, ich habe noch keine Zuschriften bekommen, deswegen, also keine Beschwerden deswegen. Ich kann aber verstehen, wenn jetzt einige vielleicht langsam ein bisschen sauer werden, wenn so viel Android-Krams in der Rios-Wohnsicht ist. Ist halt momentan, sage ich mal, das News-Thema überhaupt. Zumindest bei mir. Und es gibt eigentlich ja nur noch zwei große Bereiche. Und ich habe mich eben für den Android-Bereich da entschieden. Aber wer eben jetzt da ja, genug hat davon, dem kann vielleicht bald Abhilfe geschaffen werden. Haltet es noch ein bisschen aus, weil ich möchte das nicht überstürzen, aber ich plane, einen eigenen Android-Podcast als separat zu machen und dann eben die Themen aus der Rios-Wochensicht rauszuziehen in so eine wöchentliche Android- Netcast-Show und dann wäre die Rios-Wochensicht wieder Android-frei. Dann wird zwar schwierig, dann andere Themen zu finden, aber ich werde es schon hinkriegen. Apple-frei bleibt sie aber trotzdem, da brauche ich euch keine Hoffnung zu machen. Wenn ich mal irgendwie was über Apple berichten würde oder mehr über Apple berichten würde, dann würde ich auch einen eigenen Apple-Podcast machen, weil auch über Apple brauche ich, glaube ich, in einem Podcast nichts mehr zu sagen, der die Woche rekapituliert, denn ich glaube, so viele Newsmeldungen wie über Apple die Woche über überall zu lesen sind, nee, da braucht man nicht nochmal im Podcast erwähnt zu werden oder im Netcast. Ich sage immer noch Podcast. Ich sage ja eigentlich, ich habe es ja geändert, Netcast. Netcast, weil Podcast ist ja eigentlich nicht ganz korrekt. Ist eben eine Geschichte, das muss man halt nochmal vorkauen. Es gibt, glaube ich, auch etliche andere Apple-Shows im Internet, in Deutsch und in Englisch, und da gibt es sehr viel bessere, professionellere Sachen im Apple-Bereich, und ich glaube, da muss nicht noch ein Podcast dann dieselben Themen nochmal runterkauen. Gut, beim Android sehe ich das halt jetzt ein bisschen anders da, deswegen bin ich auf die Idee gekommen, da gibt es eigentlich einen vernünftigen deutschen Podcast, kenne ich jetzt nicht, falls es doch einen gibt, möchte ich mich natürlich entschuldigen, aber dass ich jetzt gesagt habe, keinen vernünftigen Podcast, aber ich kenne jetzt zumindest mal keinen, und von daher denke ich, ist es gar nicht so verkehrt, wenn man vielleicht einen deutschen Android-Podcast macht. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich einen englischen machen will, weil auch da hapert es noch ein bisschen. Also die englischen Android-Podcasts sind auch nicht das Wahre vom Ei. Aber naja, gut. Schauen wir mal, wie das wird. Ja. Erstmal mit dem deutschen Android-Podcast anfangen und dann schauen wir mal. Weil ich will es ja auch haben, hauptsächlich um eben jetzt die vielen Android-Themen aus der Rios-Wochensicht rauszunehmen, würde ich das in Englisch machen, wäre es eine andere Zielgruppe. Ja. Also, da muss ich mal schauen, wie das noch wird mit dem Android-Podcast, wenn jemand von euch Interesse hat, mitzumachen, ja, die Sendung mitzugestalten, die noch gar nicht richtig entworfen ist. Also noch ist kein Sendekonzept aufgestellt. Das werde ich vielleicht jetzt im Laufe der Woche vielleicht tun. Wer da mitmachen will, soll sich melden. Das wäre eine klasse Geschichte. Hier in den Kommentaren vielleicht mal da was reinschreiben auf dem verlinkten Blog von der Rius Wohnsicht. Und weil alleine noch ein separater Podcast zu machen, ich glaube, das kostet einfach zu viel Zeit, wenn ich das auch noch alleine machen will. Ja. Die Rios Wohnsicht braucht ein bisschen Zeit, immer wieder die Woche über ein bisschen Vorbereitung, ganz klar. Und die Themen müssen recherchiert werden, auch wenn ich das manchmal in Panik am gleichen Tag mache. Aber es braucht halt doch eben sehr, sehr viel Zeit. Normalerweise, sage ich mal, ist eben der Montag dann bis 16 Uhr schon mal komplett gelaufen. Und das ist keine Beschwerde, das ist kein Gejammer, das mache ich gern, weil es mir macht das auch Spaß. Aber wenn ich jetzt noch einen zusätzlichen Podcast ganz alleine machen müsste, erstmal bin ich immer noch der Meinung, dass Podcasts alleine nicht so gut sind wie Podcasts, die mehrere Leute zusammen machen, weil dann mehrere Aspekte, mehrere Sichtweisen aufeinandertreffen. Ja. Und dann eben auch, weil es eine andere Atmosphäre gibt, aber noch einen Podcast jetzt alleine zu machen, ist nichts. Deswegen suche ich Leute, die eben mitmachen beim Podcast und auch den Podcast mal notfalls eine Woche übernehmen können, ja, oder eben zumindest mal auch mit recherchieren, Themen suchen und dann eben, dass wir die in der Sendung zusammen diskutieren können. Das wäre eine tolle Sache. Details meldet euch in den Kommentaren und dann trete ich mit euch in Verbindung. Das wäre wirklich eine coole Geschichte. Also Hoffnung für die Leute, die langsam nichts mehr von Android in der Rios Wohnsicht hören können. Sie ist da. Es gibt Planungen für einen Android-Podcast. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, euch hat die gesamte Wochensicht diesmal gefallen, trotzdem, dass wieder Android-Themen dabei waren. Ich darf mich bedanken, dass ihr zugehört habt. Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und ja, spielt vielleicht mal mit dem Roboter. Tschüss.